Am 8. Jänner 1795 wird der Offizier Franz Hebenstreit vor dem Schottentor in Wien wegen Hochverrats gehängt. 90.000 Menschen sehen dem Spektakel zu. Es ist das dritte Regierungsjahr Franz II., des letzten Kaisers des Heiligen Römischen Reiches. Vor 6 Jahren hat die große französische Revolution begonnen, hat die französische Nationalversammlung die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verkündet. Seit 3 Jahren führt der Kaiser zusammen mit Preußen und England Krieg gegen das revolutionäre Frankreich. Vor 2 Jahren ist in Frankreich das Königtum abgeschafft und die Republik ausgerufen worden. König Ludwig XVI., nunmehr Bürger Louis Capet, ist als Hochverräter durch die Guillotine hingerichtet worden. Was wirft man Hebenstreit vor? Kurz gesagt, ein Jakobiner zu sein. Zusammen mit seinem Mitangeklagten Andreas Riedel, einem Berater des früheren Kaisers und mehreren weiteren Verschworenen, soll er eine Revolution nach französischem Muster geplant und vorbereitet haben. Jakobiner, so wurde die radikalste Gruppierung der französischen Revolutionäre genannt, nach dem Jakobinerkloster, in dem sie ihre Treffen abhielten. Sie vertraten während der Revolution die Interessen der kleinen Leute, der Handwerker und Arbeiter. Sie begnügten sich nicht mit einer konstitutionellen Monarchie, in der nur Vermögende das Wahlrecht hatten, sondern forderten die Republik und das allgemeine Wahlrecht, wenn auch nur für Männer. Damit nicht Spekulanten von der durch den Krieg verursachten Knappheit profitierten, verordneten sie Höchstpreise für die wichtigsten Lebensmittel und Gebrauchsgüter. Ihr Anführer, Maximilien Robespierre, hielt es für notwendig, die Feinde der Revolution durch blutige Unterdrückungsmaßnahmen zu bekämpfen. Die Guillotine kam nicht zur Ruhe. Wirkliche und vermeintliche Gegner der Revolution verloren zu Tausenden ihr Leben, aber auch Revolutionäre, die abweichende Meinungen vertraten. So wurde Robespierre schließlich selbst verhaftet und hingerichtet. Das war das Ende der Jakobinerherrschaft in Frankreich. Doch Jakobiner blieb weiterhin in ganz Europa die Bezeichnung für radikale Republikaner und Gegner der absolutistischen Herrschaft. Die Ideen der Männer um Hebenstreit und Andreas Riedel, den eigentlichen Kopf der angeblichen Verschwörung, waren geprägt vom Geist der Aufklärung. Die Denker der Aufklärung wollten erreichen, dass die Menschen ihr Handeln nicht mehr von Glauben, Tradition und dem, was Autoritäten ihnen sagten, bestimmen ließen, sondern dass sie ihre Vernunft gebrauchten, um eigene Entscheidungen zu treffen, dass sie die Wirklichkeit mit wissenschaftlichen Methoden untersuchten und das Zusammenleben der Menschen nach vernünftigen Gesichtspunkten regelten. Diese Ideen gipfelten in der Erklärung der Menschenrechte durch die Französische Revolution. Von ihrer Geburt an sind und bleiben die Menschen frei und an Rechten einander gleich. Die meisten deutschen Aufklärer meinten, dass die geistige Befreiung der politischen vorangehen musste. Sie wollten durch Erziehung auf das Bewusstsein von Herrschern und Beherrschten einwirken, um die Umwandlung der Monarchie in eine Institution zum Schutze bürgerlicher Interessen zu fördern. Unter Freiheit verstand die besitzende und gebildete Bürgerklasse vor allem Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung. Daher bekämpften die Liberalen die staatlichen Monopole, die ökonomischen Adelsprivilegien, die Schollenpflichtigkeit der Bauern, die grundherrschaftlichen Lasten, die Außen- und Binnenzölle sowie alle anderen feudalen Beschränkungen, die den freien Handel und die Entfaltung der Manufakturbetriebe und der langsam aufkommenden industriellen Unternehmungen beeinträchtigten. Sie sahen das Eigentum als Voraussetzung des Mitspracherechts in öffentlichen Angelegenheiten an und verlangten, dass das wohlhabende Bürgertum bei der Steuergesetzgebung repräsentiert werde und dass der Staat über die Verwendung der Steuergelder Rechenschaft ablegte. Für ihre Manufakturen und Fabriken wollten sie einen freien Arbeitsmarkt. Daher traten sie gegen die mittelalterlichen Zunftprivilegien auf und forderten die Befreiung der Bauern von der Bindung an den Grundbesitzer. Zu den wichtigsten Forderungen der Liberalen gehörten auch die religiöse Freiheit und die Aufhebung der Zensur. Denn die Bindung des Staates an die Kirche und die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung, die wesentliche Bestandteile des Privilegiensystems waren, standen der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaftsordnung im Wege. Die Vorgänger des Kaisers Franz waren diesen bürgerlich-aufklärerischen Ideen gar nicht feindlich gesinnt. Das hatte freilich nicht bloß ideelle Gründe, sondern ganz praktische. Durch die Entdeckung der atlantischen Handelswege hatten England und Frankreich plötzlich einen großen Vorsprung an wirtschaftlicher und politischer Macht gewonnen. Russland und Preußen versuchten, diesen Vorsprung einzuholen. Wenn das Habsburgerreich nicht zurückbleiben wollte, waren Reformen dringend notwendig. Mit diesen Reformen begann schon die Kaiserin Maria Theresia. Zuerst musste die Armee modernisiert werden. Dafür waren aber höhere Steuereinnahmen notwendig. Damit die Bauern, die ja die Mehrheit der Bevölkerung ausmachten, diese Steuern zahlen konnten, mussten sie zumindest teilweise von den Leistungen an die adeligen Grundherren befreit werden, vor allem von den Arbeitsdiensten, der sogenannten Robot. Ein staatliches Schulsystem, das von der Kirche unabhängig war, und die Lockerung der Zensur wirkten sich im Kampf gegen die adeligen und kirchlichen Privilegien auch günstig aus. An den reformierten Universitäten wurden die aufgeklärten Beamten und Intellektuellen herangezogen, deren sich Joseph II. Und Leopold II. Bei der Durchführung ihrer Reformen bedienen konnten. Auch Nichtadelige konnten jetzt Beamte werden. Doch der Widerstand des Feudaladels war zu mächtig. Und so musste Joseph II. Einen Teil seiner Reformen, vor allem was die Robot betraf, für Ungarn wieder zurücknehmen. Und Leopold II., der ihm folgte, musste dem Adel noch weiter nachgeben und die Steuerreform gänzlich aufheben. Leopold hatte, bevor ihm die Kaiserwürde zufiel, als Großherzog der Toskana ein beachtliches Reformwerk geschaffen. Er hatte viele Adelsprivilegien abgeschafft, auch die Folter und die Todesstrafe. Er bekannte sich zu den Ideen der Aufklärung und auch eine konstitutionelle Monarchie lehnte er nicht ab. Er sagte: »Ich glaube, dass jedes Land ein Grundgesetz oder einen Vertrag zwischen Volk und Souverän haben soll, welches die Macht des Letzteren beschränkt, dass, wenn der Souverän dieses Gesetz nicht hält, man ihm zu gehorchen nicht mehr verpflichtet ist.« Andreas Riedel war der Mathematiklehrer und Erzieher von Leopolds Sohn Franz, dem späteren Kaiser Franz II. Riedel hatte an der Wiener Neustädter Militärakademie Ingenieurwesen und Mathematik studiert und dann selbst dort unterrichtet, bevor er auf Empfehlung Maria Theresias als Lehrer für ihren Enkel angestellt wurde. Der Schüler Franz soll zwar ganz gut gelernt haben, aber kein gutes Verhältnis zu seinem Lehrer entwickelt haben. Leopold dagegen freundete sich bald mit Riedel an und führte mit ihm zahlreiche Gespräche über zeitgenössische Pädagogik, die Bedeutung der Naturwissenschaften, die Bauernfrage und die Problematik einer Staatsverfassung.